Quatschkopf. Ich hoffe, du kannst Hanni und den anderen gegenüber schweigen wie ein Grab. Das soll ja schließlich die Überraschung für Hanni werden. Na, worauf du dich verlassen kannst. Meine Lippen sind und bleiben versiegelt. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verrate ich etwas, das außer uns bisher noch nicht einmal Hanni und Nanni wissen. Allerdings nur, wenn ihr mir versprecht, es nicht weiter zu erzählen. Abgemacht? Gut. Bobby und Tessie. Und das beste Pfirsichkuchenrezept der Welt. Barbie holte das Stück Stoff aus dem Haus und zeigte es Beate. Die Privatdetektivin drehte es nachdenklich in den Händen. Sie schien sehr überrascht zu sein. Kann so etwas überhaupt funktionieren? Nun ja, wir werden es ja erfahren. Ziemlich schnell bekamen Hanni und Fiss tatkräftige Unterstützung. Wir fahren zu euch zurück. Dort können wir den Mantel und die Zeitungen in aller Ruhe untersuchen. Ken war schon wieder da. Besaß eine künstlerische Ader und hatte sich bereit erklärt, das Design für den Schokoladenkuchen zu kreieren. Und so saß Gruppe Nanni gerade im Schulgarten hinter dem Stall der beiden Pferde Max und Sternchen und steckte aufgeregt die Köpfe zusammen. Elli hatte eine Menge an Magazinen mitgebracht, in denen sie herumblätterte. Ach, verflixt noch mal. Gehen, Steve, wenn Sie lieber abreisen möchten. Abreisen will ich eben nicht. Ich bin hier, um Geld zu verdienen. Und das werde ich auch tun, falls Sie mich suchen, ich bin zahlen. Am Zeichentisch. Tut mir leid, Freunde, ein kleines Missverständnis. Lasst euch den Abend nicht verderben. Darf ich mich zu euch setzen, Justus? Gern, Mr. Griswold. Steve Trash hat Probleme mit seinem Temperament. Oder er ist in Geldnot, sonst würde er wohl abreisen. Kann ich Ihnen mal eine andere Frage stellen, Mr. Griswold? Wer ist eigentlich das Mädchen in dem blau-goldenen Kostüm? Ach. Du meinst Rainy Fields? Ein nettes Ding. Als Delara Stargirl ist sie stark. Das muss man ihr lassen. Ein junger, farbenfroh gekleideter Mann und eine ältere, sehr streng aussehende Dame. Das ist eine Superparty. Johnny, nein. Bitte komm weiter. Bleib nicht stehen. Ach Mutter, verstehst du mich denn? Ich verstehe sehr wohl, Johnny. Aber du nicht. Mom, liebe Mom, ich weiß, du meinst es gut, aber du kannst mich nicht immer nur einsperren. Ich möchte auch mal mit jungen Leuten zusammen sein. Wow, Leute, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Was denn? Kneif mich doch mal, damit ich merke, dass ich nicht träume. Hanni, was ist los? Du bist ja ganz aus dem Häuschen. Wow, bist du blind? Das ist Johnny Hammy. Der Johnny Hammy? Von dem du mir am Telefon erzählt hast? Genau, der Popsänger. Der gibt doch hier Konzerte. Johnny, Johnny Hammy. Ja, ja, genau der bin ich. Eine tolle Fete habt ihr hier. Ich glaube es einfach nicht. Die letzten Vorbereitungen für die Aufnahmen wurden getroffen. Und während sich Barbie, Skipper und Betty vom Maskenbildner schminken und frisieren ließen, filmte das Kamerateam die Strandparty bereits von den Dünen her. Ja.